Im Juni 1997 schrieb die Süddeutsche Zeitung: So einer wie Chuck Prophet kann einem fast leid tun. Da wärmt ein modifizierter Hippie noch einmal den großen Traum von Freiheit und Abenteuer auf, spielt den echten Rocker und sitzt, ohne es zu merken, dem Klischee vom Marlboro-Mann auf. Ein paar Tage vorher hatte der Berliner Tagesspiegel geschrieben: Prophet stellt klar, wie leicht man immer noch mit schönem, stolzen Rock'n'Roll-Krach Scheinsieger erfechten kann und gleichzeitig von der Tragik erzählt, mit der man sich in solche symbolischen Siege verliebt. Wild, einsam und ergreifend. Und die Taz? Nichts Großes, nur die üblichen Empfindungen, die sich so einstellen, wenn man darüber singt, dass dir die Bank dein Konto sperrt und du den Neujahrsmorgen Mutterseelen allein verbringen musst. Ich hab mal eine Frage. Wissen Sie, was Rock'n'Roll ist?